Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 12.12.0. Ja, wir in Bayern sind ein komisches Volk. Wir haben also zum Beispiel kein politisches Gedächtnis, weil jetzt ist es der Stoiber oder ist es der Flughafen München Riem oder Franz Josef Strauß. Wer ist denn jetzt der Ministerpräsident? Ist der Seehofer jetzt schon wieder zurück oder was macht er mit den gehackten Sachen? Haben sie den auch gehackt? Wissen wir jetzt, wer seine Schwibschwager und seine Schwibcousinen sind und ob es da Brauchtum oder was auch immer in der Familie gegeben hat? Ich weiß es nicht, wir wissen es nicht. Deswegen gehe ich heute wie jeden Samstag hinunter die Freitreppe in die Fabrikhalle, wo unten die Roboter stehen. Angie, hast du heute schon alle geputzt? Denn ich würde gerne mit dir tanzen gehen. Keine Antwort. Wo ist die Angie da hinten wieder in ihrem Kapuff? Angie, bist du mit deinen Pflichten am Ende? Dann können wir doch einmal tanzen gehen. Und die Angie kommt vor und sagt, ja, spinnst du, ich bin noch lange nicht fertig, abgestaubt ist schon, aber die ganzen Firmware-Updates sind noch nicht drauf und der Herr Singh, das ist unser Chefprogrammierer, kommt aus Indien, hat immer einen weißen Turban auf dem Kopf. Der Herr Singh hat gesagt, wir müssen die noch draufspielen, damit die Roboter offen sind für Hacker-Attacken, damit alle wieder gleichberechtigt sind. Das kann der Herr Singh nie gemeint haben, dass wir die Roboter öffnen. Jede Mikrosekunde kommt ja ein Hackerangriff übers Internet und natürlich haben unsere Roboter Mords-Firewalls, damit also der Böse gar nicht erst auf den Gedanken kommt, sich in unseren Roboter reinzusetzen. Aber die Angie macht sich an die Arbeit und dann sind sie alle offen, unsere Roboter, man sieht es richtig entspannt, stehen sie plötzlich da und dann die gehen jetzt ja pärchenweise auf sich zu. Nein, und die halten sich an die Hände und die fangen an zu tanzen. Ist das ein Foxtrot, Angie? Nein, das ist schön langsam, es ist ein Rumba, es ist ein Dreivierteltakt. Magst du mal probieren? Und wieder stellt sich raus, die Angie kann meine Gedanken lesen. Freilich möchte ich heute ein Rumba probieren. Warum auch nicht? Und so tanzen wir alle, der Mensch und die Maschinen. Digitales Logbuch. Name: Schönherr Maximilian. File closed.